Erster, ihr sollt einander weiterhin wie Geschwister lieben, damit die Gemeinschaft unter euch stark bleibt. Zweiter, vergesst nicht, Fremde freundlich aufzunehmen, weil manche Menschen dadurch sogar Engel empfangen haben, ohne es zu wissen. Dritter, denkt an die Menschen im Gefängnis, als ob ihr selbst dort wärt, und fühlt mit den Leidenden, da ihr auch einen Körper habt. Vierter, alle sollen die Ehe respektieren und treu bleiben, weil Gott diejenigen bestrafen wird, die sexuell unmoralisch handeln. Fünfter, seid nicht gierig nach Geld, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt, denn Gott hat versprochen, euch niemals zu verlassen. Sechster, deshalb können wir mutig sagen, dass der Herr uns hilft und wir keine Angst vor dem haben, was Menschen uns antun könnten. Siebter, denkt an eure Leiter, die euch Gottes Botschaft gebracht haben, und nehmt euch ein Beispiel an ihrem Glauben und ihrem Lebensende. Achter, Jesus Christus bleibt immer derselbe, egal ob gestern, heute oder in der ewigen Zukunft. Neunter, lasst euch nicht von fremden Lehren verwirren, denn es ist besser, wenn das Herz durch Gottes Gnade stark wird als durch strenge Regeln über das Essen. Zehnter, wir haben einen Altar, von dem die Priester, die noch im alten Zelt dienen, nicht essen dürfen. Elfter, die Körper der Tiere, deren Blut der Hohepriester als Opfer für die Sünden in das Heiligtum bringt, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Zwölfter, aus diesem Grund hat auch Jesus außerhalb des Stadttors gelitten, damit er das Volk durch sein eigenes Blut reinigen konnte. Dreizehnter, lasst uns deshalb zu ihm hinausgehen und bereit sein, die gleiche Schande zu tragen, die er für uns getragen hat. Vierzehnter, wir haben auf dieser Erde keine Stadt, die für immer bleibt, sondern wir suchen die Stadt, die erst noch kommen wird. Fünfzehnter, durch Jesus wollen wir Gott ständig loben, was wie ein Opfer ist, das wir mit unseren Worten bringen. 16. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, weil Gott sich über solche Taten sehr freut. 17. Gehorcht euren Leitern und ordnet euch ihnen unter, da sie für euch verantwortlich sind und Gott einmal Bericht erstatten müssen. 18. Betet für uns, denn wir sind überzeugt, dass wir ein reines Gewissen haben und in jeder Hinsicht richtig leben wollen. 19. Ich bitte euch besonders darum zu beten, damit ich so schnell wie möglich wieder zu euch kommen kann. 20. Möge der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus als den großen Hirten durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten auferweckt hat, 21. euch mit allem Guten ausrüsten, damit ihr seinen Willen tut und er durch Jesus Christus das in uns bewirkt, was ihm gefällt. 22. Ich bitte euch, meine Brüder, diese Ermahnungen geduldig anzunehmen, obwohl ich euch nur einen kurzen Brief geschrieben habe. 23. Ihr sollt wissen, dass unser Bruder Timotheus wieder frei ist, und wenn er bald kommt, werde ich euch gemeinsam mit ihm besuchen. 24. Grüßt alle eure Leiter und alle Gläubigen, auch die Geschwister aus Italien lassen euch herzlich grüßen. 25. Die Gnade Gottes sei mit euch allen. Amen.